Fest. Der Podcast der Piratenpartei Nordrhein-Westfalen. Mein Name ist Tobias Stephan, auch bekannt als Extra-Tobi. Ich sitze im Mumble-Krähennest zusammen mit Reinhard und Wolf, aber stellt euch trotzdem mal eben kurz so alphabetisch selber vor. Ja, mein Name ist Reinhard Schaffert. Ich arbeite hier mit in der AG Gesundheitspolitik. Ich selbst bin im Gesundheitsbereich tätig, und zwar im Krankenhaus, bin von Hause aus Chirurg, inzwischen aber in der Verwaltung tätig, und insofern interessiert mich der Bereich Gesundheitspolitik besonders, weil er mich eben in meiner täglichen Arbeit auch betrifft. Ja, mein Name ist Wolf-Dietrich Trenner. Ich war die letzten 8 Jahre Patientenvertreter im gemeinsamen Bundesausschuss und arbeite seit Juli in der AG Gesundheitspolitik mit. Das erste größere Arbeitsprojekt war dieser aktuelle Antrag zum Grundsatzprogramm in der Gesundheitspolitik. Ja, ihr habt den Titel drüber stehen: Gesundheitsprogrammantrag, Visionen einer neuen Gesundheitspolitik. Vielleicht sucht es euch aus, wer mag, mal eben kurz diese groben Säulen umschreiben, worum es in eurem Antrag geht. Ja, ich fange einfach mal an. Das, was uns wichtig war, ist, dass der Mensch, der Mensch ist ja auch der Piratenpartei wichtig, der Mensch als Individuum, und deswegen soll er auch bei uns im Mittelpunkt unserer Gesundheitspolitik stehen. Wie erreicht man das? Oder wir haben dafür 3 Säulen, wo wir sagen, das sind die Zentren der Gesundheit, das ist das, worum es in Gesundheitspolitik geht. Das eine ist die Vorbeugung, also die Vorbeugung, um Krankheiten zu vermeiden, zum Beispiel indem man die Vorsorge fördert oder die Arbeits- und Umweltbedingungen verbessert, und vor allem eben auch durch Bildung, indem man Gesundheit auch in die Bildung einfließen lässt. Die zweite Säule ist die klassische Pflege und Behandlung der Patienten selbst, also der Menschen, die krank sind. Und die dritte Säule ist die Betreuung alter und sehr kranker Menschen, und letzten Endes gehört auch das Sterben zum Leben dazu, und deswegen finden wir auch eine sehr wichtige Säule, die Begleitung der Menschen am Lebensende. Okay, ihr habt jetzt ja noch viel, viel mehr geschrieben. Ich sehe so den Punkt 2, Gesundheit als Kulturgut, der selbstbestimmte Patient. Und was würdet ihr denn da noch hervorheben, was wirklich eine Veränderung zu dem jetzigen Gesundheitssystem darstellt? Ich frage jetzt einfach mal den Wolf. Aus unserer Sicht ist, also seit über 10 Jahren fordert ja der Sachverständigenrat im Gesundheitswesen, dass die Entscheidungen in der Medizin, was Behandlungen angeht, gemeinsam getroffen werden von Arzt und Patient, also die Abkehr vom Arzt als Halbgott oder Ganzgott in Weiß hin zu einer gemeinsamen Entscheidungsfindung. Das haben wir für zentral wichtig gehalten. Wir haben eben einen eigenen Punkt gegeben beim selbstbestimmten Patienten, nämlich die partizipative Entscheidungsfindung. Das ist etwas, was in Umfragen Patienten überwiegend sich im Gesundheitswesen wünschen und was sie gleichzeitig überwiegend kritisieren, dass es eben ihnen nicht möglich wäre. Ihnen fehlen Informationen, um mitzuentscheiden, und es fehlt an einer entsprechenden Atmosphäre, in der überhaupt gemeinsame Entscheidungen möglich sind. Alle stehen unter einem enormen Zeitdruck, und da ist das eben ein wichtiger Punkt für uns. Das muss geändert werden. Ja, ich greife mir jetzt noch mal einfach was raus. Leistungstransparenz. Was versteht ihr unter Leistungstransparenz? Gut, das ist einmal die Frage. Also Transparenz ist auch ja grundsätzlich ein wichtiges Ziel der Piratenpartei, und einerseits geht es darum, dass der Patient selbst möglichst einfachen Zugriff auf seine Behandlungsunterlagen und das, was seine Behandlung betrifft, hat, also eine Transparenz der Behandlung. Aber es geht uns in der Transparenz auch darum, dass die für das Gesundheitswesen aufgewendeten Mittel, also Gelder, für jeden nachvollziehbar sein sollen. Und dass die betroffenen Gruppen, also die von ja mitentscheiden auch darüber, welche Leistungen innerhalb eines von der Allgemeinheit bezahlten Gesundheitssystems eben bezahlt werden und welche Leistungen möglicherweise dann davon ausgeschlossen werden. Zum Beispiel die Frage, was mich immer wundert, dass der Kassenpatient seine Abrechnungen gar nicht sieht. Gehört das dazu? das gehört insofern dazu, als also es wäre ein schönes Ziel, dass der Patient selbst seine Abrechnungen sieht. Das Problem daran ist, dass die derzeitigen Abrechnungen sehr, sehr kompliziert sind und deswegen für den Patienten letztlich auch nicht nachvollziehbar. Und deswegen ist ein Ziel dieses Antrags, auch die Abrechnung so weit als möglich zu vereinfachen, damit sie auch für den Patienten letztlich nachvollziehbar ist. Wir müssen uns nur natürlich von manchen Mythen auch verabschieden. Also die individuelle Patientenrechnung für jeden Kassenpatienten würde weder die Transparenz wirklich erhöhen, noch würde sie eine wirtschaftliche Verwendung der vorhandenen Mittel bedeuten. Man muss sich vorstellen, dass wir im Bereich Krankenhaus in Deutschland im letzten Jahr etwa 18 Millionen Behandlungsfälle hatten. Und der Behandlungsfall ist damit alles zusammengefasst, was einem Patienten anlässlich eines Krankenhausaufenthaltes zugutekommt oder an ihm verrichtet wird oder mit ihm am besten. Und wir haben im vertragsärztlichen Bereich um die 300 Millionen Behandlungsfälle. Da ist dann alles drunter zusammengefasst, was bei einem Besuch bei einem niedergelassenen Arzt, einem Vertragsarzt passiert. Wenn man sich diese Zahlen mal verdeutlicht und sich vorstellt, dass 300 Millionen Rechnungen verschickt werden müssten, nehmen wir nur mal einen durchschnittlichen Wert und sagen, da wären 10 Positionen drauf, dann wird einem deutlich, welche Arbeit das ist, wie viel Aufwand das bedeutet. Und wir wissen aus Umfragen bei Patienten, dass ihnen das relativ wenig wichtig ist. Das ist überwiegend ein Thema, das Politikern wichtig ist und Funktionären wichtig ist. Aber das ist ein Thema, das nicht den Patienten an erster Stelle interessiert. Den interessiert nicht so sehr, was sein Behandler für die Behandlung bekommt, sondern den interessiert, dass er einen niedrigschwelligen Zugang hat. Das heißt, dass er schnell und einfach die erforderliche Behandlung bekommt und dass ihm nicht entgegnet wird, dass er dieses nicht bekäme und jenes nicht bekäme, weil seine Kasse das nicht bezahlen würde. Okay, dann zieht euer Antrag darauf ab, dass den Menschen das zukommt, was sie auch tatsächlich benötigen. Darf ich das so sagen? Unbedingt. Wir sind der Meinung, dass im Gesundheitswesen, man muss sich ja auch klar darüber sehen, da werden im Jahr etwa 300 Milliarden Euro ausgegeben in Deutschland. Da ist eine Menge Geld vorhanden und die Probleme, von denen immer wieder berichtet wird, beruhen einmal auf der mangelnden Transparenz. Also jeder vertritt dort seine Wahrheit. Und zum anderen darauf, dass die Verteilung vielleicht nicht optimal geregelt ist. Vielleicht wird man an dieser Verteilung oder sehr wahrscheinlich wird man an dieser Verteilung was ändern müssen. Wo wir auch wieder am Anfang sind, nämlich bei den Säulen, die wir benannt haben, wo wir sagen, das sind die drei Säulen, also die Vorsorge, die Behandlung der Patienten und die Begleitung am Lebensende oder bei schwerer Krankheit. Das sind die drei Säulen, für die diese Gelder auch eingesetzt werden sollen. Das ist das Eigentliche, worum es ins Gesundheitssystem geht. Und alles drumherum darf eben nicht so sein, dass das diesen drei Säulen Mittel entzieht. Ja, ich versuche jetzt so ein bisschen herauszufinden, wo da die Veränderung ist. Und ich glaube, das ist für diejenigen, die da ihren Abstimmungsknopf drücken, auch ganz interessant, einfach zu sehen, wenn das zu einem Wahlprogrammantrag wird, was bekommen wir dann? Nehmen wir an, die Piraten hätten eine Chance, das durchzusetzen, was anders und vor allem besser wäre. Insbesondere die Transparenz. Das ist einer der wesentlichen Punkte. Wenn man mitentscheiden will, wenn man Einfluss haben will, wenn man auch nur wissen will, was mit einem geschieht, warum es mit einem geschieht, dann braucht man Transparenz über die Leistungen des Gesundheitssystems. Und das haben wir zurzeit nicht. Zurzeit geht man zum Arzt und sagt, es tut hier weh, es tut da weh. Dann wird etwas gemacht, was genau gemacht wird, ob es Alternativen gibt. Das bleibt häufig im Dunkeln. Und im Dunkeln bleibt, welche Qualität einem geboten wird. Es gibt den Mythos vom deutschen Gesundheitssystem als einem der besten der Welt. Es gehört auf jeden Fall zu den 5 teuersten der Welt. Aber ob es wirklich eins der 5 besten der Welt ist, das wissen wir einfach nicht. Darüber gibt es keine Transparenz. Es werden in der Qualitätssicherung nur etwa 30 von mehreren 1000 Prozessen, die erbracht werden, werden 30 Leistungsbereiche nur in den Blick genommen und das mit überwiegend ungeeigneten oder sehr unscharfen Indikatoren, also sehr unscharfen Messinstrumenten. Und die Berichte, die es darüber gibt, die stehen zwar im Prinzip, zum Beispiel bei Krankenhäusern, auf deren Website, aber im Bereich der vertragsärztlichen Leistung, also des niedergelassenen Arztes, da gibt es nichts, weder bei Zahnärzten, noch bei anderen Fachärzten, noch bei den Allgemeinärzten. Und das wäre etwas, was im Rahmen des Grundsatzprogrammes dann in Einzelmaßnahmen, die man im Wahlprogramm vielleicht fordern müsste oder in der praktischen Politik dann umsetzen, was man wirklich verändern könnte. Also diese Liquid Feedback Initiative zielt jetzt gar nicht darauf ab, zu sagen, wir wollen das Ding so in einem Wahlprogramm stehen haben, sondern es geht einfach darum, diese grundsätzlichen Säulen vorzustellen, zur Abstimmung zu führen, um dann tiefergehende Punkte zu entwickeln. Also es ist zunächst mal eine eher grundsätzliche Position, also weniger eine Position jetzt fürs Wahlprogramm als vielmehr eine fürs Grundsatzprogramm. Gleichzeitig stellt sie schon ein Stück weit die bestehende Gesundheitspolitik auf den Kopf, weil derzeit es in der Gesundheitspolitik hauptsächlich darum geht, wo kommt das Geld her und wie wird es verteilt. Und wir sagen, das sind Fragen, die sind zwar wichtig, aber zunächst mal geht es um die Frage des Patienten, geht es um den Menschen, um den Patienten und die Frage, wie der Patient am besten versorgt wird. Und das ist eine Sache, die wir schon als eine grundlegende Neuerung und deswegen eben auch als eine Vision empfinden, dass wir eben uns mal wirklich auf den Patienten und den Menschen konzentrieren und sagen, welche Bedürfnisse hat er und wie können wir die innerhalb einer Politik verwirklichen oder befriedigen. Vielleicht noch eine Ergänzung dazu. Die einzelnen Punkte finden sich bei der Chancengleichheit, der freien Arztwahl und den kommunalen Anbietern. Also einmal wissen wir ja, dass die Chance, gesundheitliche Behandlung zu bekommen, mit zunehmendem Bildungsstand steigt. Bildung ist einer der wichtigen Voraussagen. Wer gut gebildet ist, der hat auch guten Zugang zum Gesundheitssystem und der ist auch in der Lage, sich gut behandeln zu lassen. Wir wollen, dass die Zugangschancen für alle Menschen, die ihren Lebensmittelpunkt in Deutschland haben, gleich gut sind, dass das Angebot niedrigschwellig ist, dass da ein Zugang zur medizinischen Behandlung auch vorhanden ist. Wir setzen uns für die freie Arztwahl an. Das haben wir zwar, aber das ist in Gefahr durch die Programme, die zwischen Kassen und Leistungserbringern verhandelt werden, wird immer häufiger die freie Arztwahl eingeschränkt durch Disease Management Programme, wie man das nennt, die dem Patienten angeboten werden und die ihn dann zwingen, zu bestimmten Behandlern zu gehen. Das kann Vorteile haben. Genau weiß man es noch nicht. Auch da ist die Transparenz eine Voraussetzung, die noch geschaffen werden muss. Und was wir insbesondere wollen, ist auch in unterversorgten Gebieten, da wird ja heute viel von gesprochen. Wir schließen uns zwar nicht so sehr der Panik an, dass in Deutschland in hohem Maße Unterversorgung herrscht, aber da, wo die Verteilung der medizinischen Leistungen nicht gut ist, da wollen wir zum Beispiel auch den Kommunen das Recht einräumen, hausärztliche Vertragssitze zu übernehmen. Und das wäre im Gesundheitswesen, im vertragsärztlichen Sektor eine ziemliche Revolution. Wir müssen uns auf viel Ärger mit den Funktionären einrichten. Das mit den hausärztlichen Vertragssitzen, kannst du das ein bisschen mal genauer erklären? Zurzeit ist es so, dass ein Vertragsarztsitz verhandelt wird zwischen einer kassenärztlichen Vereinigung und einer Organisation der Krankenkassen, der gesetzlichen Krankenversicherung. Wenn so ein Arztsitz dann einmal festgelegt ist, dann kann sich da ein Arzt drauf niederlassen. Es kann aber auch sein, dass er leer bleibt, weil keiner dahin will, wo der Arztsitz eingerichtet ist. Das sind Versorgungsgebiete. Das nennt sich dann Bedarfsplanung nach die Grundlage für diese Entscheidung. Wenn man also nun an so einem Ort dann keinen Arzt hat, weil da keiner hin will, dann wollen wir, dass die Kommunen, also die Bürgerschaft, die Möglichkeit hat, so einen Arztsitz zu übernehmen und dann auch mit einem Gehalt zum Beispiel sich einen Arzt anzustellen. Wir wissen, dass manche junge Ärzte sich nicht unbedingt selbstständig machen wollen. Sie wollen nicht eine 70-Stunden-Woche haben auf dem Land mit vielen Reisen verbunden, viel Fahrten zu Patienten, sondern sie wollen eher ein geregeltes Arbeitsverhältnis haben. Und viele Frauen in dem Bereich wollen auch ein familienfreundlich geregeltes Arbeitsverhältnis vorfinden. Und dafür wollen wir Chancen einräumen und die sehen wir eher, wenn Angestellten Arztsitze angeboten werden, als wenn das immer nur an die Selbstständigkeit geknüpft ist. Gut, das wäre dann so ein liberaler Ansatz. Ich habe dich jetzt überhaupt nicht verstanden, es rauscht so. Ich sagte, dann wäre das so ein liberaler Ansatz, als es bisher ist. Genau. Genau, also ein Stück liberaler, insofern, als dass wir im Moment sehr strenge Regeln haben, was zum Beispiel die Niederlassung von Ärzten, also die Tätigkeit von Arztpraxen betrifft. Und wir wollen das insofern ein bisschen auflockern, als dass es eben zumindest in den Gebieten, in denen die Versorgung der Patienten gefährdet ist, weil sich einfach kein Arzt als selbstständiger Arzt niederlassen will, dass wir dort eben die Möglichkeit eröffnen, dass Ärzte auch von den Kommunen angestellt werden. Du sagst jetzt was ganz Wichtiges. Sonst könnte ich ja den Kritikpunkt bringen und sagen, ja, dann kommen die Kommunen, stellen gut bezahlte Leute ein und machen den niedergelassenen Ärzten Konkurrenz. Aber das ist nicht das, was ihr wollt, sondern das ist bezogen auf die Gebiete, wo es dann für einen niedergelassenen Arzt durchaus sehr schwierig sein könnte. Genau, es ist ja so, dass es ist ja ein Stück weit das Problem, besteht ja, dass jeder Arzt, der sich zusätzlich niederlässt, letzten Endes auch die Krankenkassen mehr Geld kostet. Und deswegen gibt es ja diese Niederlassungsbeschränkung, das, was Wolf also eben gerade beschrieben hat, dass man sich in einem bestimmten Gebiet, das ausgehandelt wird, wie viele Ärzte welchen Fachgebiets in diesem Gebiet sich niederlassen dürfen. Aber wenn eben das nicht gefüllt werden kann mit Menschen, die sich quasi als selbstständige Ärzte niederlassen wollen, dann wollen wir eben die Möglichkeit eröffnen, dann und letzten Endes nur dann wollen wir die Möglichkeit eröffnen, dass die Ärzte eben durch die Kommunen angestellt werden können. Dann greife ich jetzt nochmal den Punkt raus, Fachkräftemangel. Da habt ihr geschrieben, die Arbeitsbedingungen in der kurativen Medizin sind so zu gestalten, dass dem Fachkräftemangel entgegengewirkt wird. Ich bin ja absoluter Medizinlaie, deswegen darf ich ja fragen, kurative Medizin umsorgende oder was heißt das? Ja, kurative Medizin, das ist die behandelnde Medizin, also sind letzten Endes die Ärzte, auch das Pflegepersonal, also alle, die sich um Patienten kümmern. Und ein großes Problem sind letzten Endes die Arbeitsbedingungen. Natürlich müssen bestimmte Einrichtungen wie beispielsweise Krankenhäuser 24 Stunden betrieben werden und das erfordert natürlich auch, dass ein Schichtdienst da ist, also dass die Mitarbeiter im Schichtdienst arbeiten müssen und so weiter. Gleichzeitig ist für viele die Arbeit in solchen Bereichen, also im Krankenhaus oder auch für viele Ärzte die Niederlassung, heutzutage einfach nicht mehr attraktiv, weil die Arbeitsbedingungen eben schwierig sind, insbesondere wenn man beispielsweise noch eine Familie hat. Und deswegen ist ein ganz wichtiger Punkt, Ideen zu entwickeln. Wir haben da kein Patentrezept, aber es geht darum, Ideen zu entwickeln, um Arbeitsbedingungen zu schaffen, die auch wieder für Mitarbeiter im Gesundheitswesen attraktiv sind, die wieder dazu führen, dass es Spaß macht, andere Menschen zu versorgen. Dann greife ich nochmal den Punkt raus, gesundheitliche Bildung, dem entnehme ich jetzt einfach, wenn ich das überfliege. Ihr habt ja geschrieben, Gesundheitslehre als Unterricht in den Schulen. Ihr wollt damit den mündigeren Patienten schaffen. Naja, ob wir ihn schaffen können oder ob er sie ihn lieber selbst erschaffen sollte. Ja. Ich denke, wir sollten da vielleicht freiheitlicher denken. Das müssen die Leute dann schon selbst machen. Aber was wir machen können, ist sicherlich die Rahmenbedingungen dafür schaffen, dass Gesundheitserziehung in anderem Umfang stattfinden kann, als das heute der Fall ist. Wir haben ein relativ deutliches Beispiel. Die Zahnbehandlung von Kindern und Jugendlichen. Mit zunehmender Zahnpflegeerziehung ist der Zahnzustand, die Fachärzte nennen das dann den Zahnstatus, immer besser geworden. Wir haben, und das ist zu sehen, wenn die Menschen den Mund aufmachen, wir haben eine Jugend, die wesentlich bessere Zähne hat als noch ein, zwei Generationen vorher. Was wir auch sehen, ist aber, dass das in hohem Maße von der schulischen Erziehung abhängt. Also wer eine gute Schulbildung hat und die erfolgreich absolviert hat, der hat eben da einen besseren Zahnstatus im Ergebnis. Und wir müssen daran arbeiten, dass insgesamt die Gesundheitserziehung gestärkt wird und dass eben auch, und das ist für uns diese Chancengleichheit, die wir da sehr betonen, dass alle eben die Chance haben, daran auch teilzunehmen. Wir gehen schon davon aus, dass das die Gesundheit der Bevölkerung erheblich beeinflussen kann. Okay, ja. Also noch zur Ergänzung, es geht auch so ein Stück um die Selbstverantwortung des Patienten oder der Menschen grundsätzlich. Dafür ist eben notwendig, dass das Thema Gesundheit auch in der Bevölkerung einfach anders diskutiert wird, präsenter ist. Wir erleben häufig, dass die Gesundheit sozusagen delegiert wird. Also der Patient geht zum Arzt und sagt, macht mich gesund. Oder jetzt ein Mensch, der am Lebensende dem schlecht geht, der wird ins Krankenhaus geschickt und stirbt dann eben im Krankenhaus. Und wir sind eben der Ansicht, dass durch diese, dadurch, dass wir die Gesundheit, das Thema Gesundheit wieder in die Gesellschaft bringen, eben zum Beispiel über auch über die Bildung, wir auch wieder dafür sorgen, dass eine größere Selbstverantwortung für den Patienten da ist, dass er sich vielleicht auch stärker um seine Gesundheit kümmert oder auch, dass es wieder möglich wird, dass in der Gesellschaft wieder akzeptiert wird, dass auch kranke Menschen, auch Menschen mit Einschränkungen und eben auch alte und sterbende Menschen ein Teil der Gesellschaft sind und deswegen nicht unbedingt ins Krankenhaus abgeschoben werden müssen, wenn das Krankenhaus an der Stelle dann sowieso nicht mehr helfen kann oder nicht helfen kann. Also darf ich diesen Programmantrag oder Grundsatzprogrammantrag als Aufruf an die Piraten verstehen, eine Basis zu schaffen für eine, ich sage jetzt das Wort, piratige Gesundheitspolitik? Naja, wir würden den Ausdruck piratige Gesundheitspolitik, den würden wir eher vermeiden, weil wir nicht so genau wissen, was man unter dem Begriff dann wirklich verstehen soll. Das soll sich ja auch erst entwickeln. Naja, aber du hast natürlich recht. Wir wollen mit dem Grundsatzantrag dafür sorgen, dass die Piratenpartei auf Bundesebene und auf Landesebene eine Basis hat, um Gesundheitspolitik zu betreiben, auf der sie eben aufsetzen kann in den Verhandlungen dann mit anderen politischen Kräften. Das muss unserer Meinung nach sein. Das darf kein weißes Blatt sein. Das ist immerhin ein Bereich, der in Deutschland doch auch von erheblicher Wirtschaftskraft ist und der die Menschen auch sehr direkt betrifft. Also auch wenn man diese finanziellen Aspekte nachrangig behandeln will, weiß man doch, dass den Menschen das sehr wichtig ist. Ich muss jetzt zu meiner Ehrenrettung nochmal eben erklären, warum ich dieses Wort, was ja nicht gerne gehört wird, piratisch benutzt habe. Ihr habt Stichwörter in diesem Antrag drin, ihr habt die Transparenz drin, ihr habt den Bildungsfaktor drin, ihr habt Chancengleichheit drin. Das findet sich ja an verschiedenen Stellen im Bundes- und Landeswahlprogrammen finden sich ja diese Punkte wieder. Und deswegen habe ich den Begriff piratisch jetzt aufgegriffen. Ja, ich würde das benutzen, um klarzustellen, dass Gesundheitspolitik etwas ist, was ganz besonders zur Politik der Piratenpartei passt. Das ist etwas, wo wir dringend Antworten geben müssen. Ja, und wo wir auch einfach in diesem Antrag, das ist auch richtig, sind wir natürlich von den Werten der Piratenpartei, wie eben Transparenz, Bildung, Selbstbestimmung ausgegangen und haben das eben diese Werte in Ziele formuliert, die auf das Gesundheitssystem angewendet werden. Gut, dann würde ich sagen, ich danke euch, dass ihr den Antrag vorgestellt habt. Und ich würde gerne noch einen Punkt erwähnen, der besonders wichtig ist. In den vorbereitenden Diskussionen, die zurzeit natürlich schon laufen, weil der Antrag ja im Liquid Feedback bereits zu finden ist, wird kritisiert, dass wir uns mit den Finanzierungsfragen nicht abschließend festgelegt haben. Das haben wir absichtlich gemacht. Das würde ich an dieser Stelle gerne nochmal erläutern. Das Gesundheitswesen verschlingt in Deutschland insgesamt so um die 300 Milliarden Euro jedes Jahr. Das ist, damit man sich das überhaupt vorstellen kann, so viel wie die DAX-Unternehmen Volkswagen, Daimler und BMW zusammen an Umsatz haben. Und dann wird einem ja auch klar, wie viele Menschen das bewegt. Wir haben 350.000 Ärzte ungefähr in Deutschland in dem Bereich. Wir wissen nicht, wie viele Pflegekräfte da arbeiten, weil es keine Statistik da und keine zuverlässigen Zahlen. Aber wir haben 147.000 niedergelassene Ärzte in Deutschland. Wir haben über 2.000 Krankenhäuser in Deutschland. Und das ist ein System, wo man nicht leichtfertig an Finanzschrauben drehen sollte, sondern sich wirklich klar darüber werden, was man damit bewirkt. Und da wir das in der Kürze der Zeit, die uns zur Verfügung stand, nicht in der Tiefe konnten, was wie es unserem Qualitätsanspruch dann auch selbst entspricht, haben wir dieses Thema erstmal verschoben. Wir wollen darüber weiter diskutieren und werden uns dazu auch noch äußern. Okay, Wolf und Reinhard, darum ging es uns ja heute Abend, das ein bisschen vorzustellen. Auch ich musste das erstmal verstehen, dass es eben nicht darum geht, jetzt auf alle Details der Gesundheitspolitik einzugehen. Und ich glaube, das habt ihr ganz transparent erklären können, was Sinn und Zweck dieses Antrags ist. Und das Allerwichtigste ist für alle, die es hören, ob ihr dem zustimmt, das wäre ja die Empfehlung von Wolf und von Reinhard, oder aber nicht. Aber ganz wichtig ist, beteiligt euch einfach daran und nutzt die Möglichkeit, denn die Abstimmung läuft jetzt nur noch 2 Tage und dann ist es vorbei. Dementsprechend brauchen wir natürlich auch möglichst viele Stimmen, in welche Richtung ihr euch auch immer bewegt. Aber natürlich wünsche ich euch, dass ihr mit dem Antrag erfolgreich seid. Vielen Dank euch beiden und einen schönen Abend noch. Vielen Dank. Ja, vielen Dank. Intro- und Outro-Musik von Matthias Westlund. East meets West. Veröffentlicht unter Creative Commons Lizenz. Nicht kommerzielle Nutzung und Remix erlaubt. Krähennest bei Twitter @Krähennest mit AE.